Entrei agora. Olá, olá, olá! Boa noite, hi guys, good evening. We are back for our life. Hallo Leute, guten Abend. Wir sind zurück für unser Live. Matheus vai entrar já. Vamos chamar Matheus. Matthäus wird gleich kommen. Matheus está Matthäus kommt. entrando. Temos já 200 pessoas. We have 200 people already. Hey, son. Hallo Sohn, wie geht's dir? Gut und dir? So good to see you. I'm doing really great. Ja, mir geht's gut. We have some people here in my office today. Look. Wir haben hier heute ein paar Leute bei uns im Büro. You Schau. recognize them? Erkennst du sie? Oi. Olá. Ah, e aí, minha gente, como é que tá? Tranquilo? Tudo bom? Pois Logo é, sehr espero vê-los gut. em breve. Hallo Matthäus, wie geht's dir? E aí, como é que tá? Tá Tudo dando um ETS aí, gente? Que é ótimo. isso? É isso! Today we have an EPS here in my house. Heute haben wir ein EPS hier in meinem Haus. Okay, we are going to start in just a minute. We're waiting just a little bit for people to come. Wir beginnen in etwa einer Minute. Wir warten nur noch auf ein paar Leute, die noch kommen. Pra ficar com a gente? We have about 400 people. We wait just another minute. Es sind etwa 400 Leute und wir warten noch etwa eine Minute. Yesterday we had over 1000 people. Gestern waren es über 1000 Leute. A lot of people send me beautiful testimonies. Viele Leute haben mir wunderschöne Zeugnisse geschickt. Welcome to the prayer of the new covenant. Willkommen. Willkommen beim Gebet im neuen Bund. I've told you yesterday, many things will shock you. Und ich habe euch gestern schon gesagt, dass euch viele Dinge schockieren werden. And many things will shock you today too. Und heute werden euch auch wieder viele Sachen schockieren. But I'm not doing this for like to upset you at all. Aber ich mache das nicht, um euch zu ärgern, ganz und gar nicht. I'm doing this to set you free to pray well. Ich mache das, um euch freizusetzen, damit ihr gut beten könnt. I had a beautiful testimony today. Heute bekam ich ein wunderschönes Zeugnis. A lady sent me a message. Eine Frau schickte mir eine Nachricht She said, for me prayer was horrible. und sie sagte, für mich war Gebet schrecklich. Now it's wonderful. Jetzt ist es wunderbar. Okay, 500 people, let's go. Okay, wir haben 500 Leute, jetzt fangen wir an. Okay, people keep asking me to save the life. We will save it. Die Leute bitten mich immer wieder, das Live zu speichern. Wir werden es speichern. I'm going to turn these comments off. Und ich schalte jetzt die Kommentare aus. Okay, let me tell you first of all something about yesterday's life. Okay, lasst mich euch erst etwas über das Live von gestern erzählen. We saved the life last night. Wir haben das Live letzte Nacht gespeichert. But something went wrong with Instagram. Aber irgendwas lief falsch bei Instagram. Even though we saved it, after about 20 minutes, Instagram said it's not available. Obwohl wir es gespeichert haben, sagte Instagram nach ungefähr 20 Minuten, dass es nicht verfügbar wäre. Es war nicht mehr da. But my team is amazing. Aber mein Team ist genial. They found somebody who recorded it. Sie fanden jemanden, der es aufgezeichnet hat. Thank you. Danke. And the lady who recorded it sent us a link. Und die Dame, die es aufgezeichnet hat, schickte uns den Link And put it on Telegram. und stellte es auf Telegram. So if you go to my Telegram channel, Wenn ihr also zu meinem Telegram-Kanal geht, there you will find the link and you can find the live from yesterday. dann findet ihr dort einen Link zu dem Live von gestern. So you can have it, but today we will save too. We will always save them. Ihr könnt es euch also anschauen, aber wir speichern es auch. Wir speichern die Lives immer. And one more thing. Und noch eine Sache. Tonight at 10:30, I know it's too late for Europe. Heute Nacht um 10:30, ich weiß, es ist zu spät für Europa. I'm doing a live with what I consider one of the greatest men of God in this nation. Da mache ich ein Live mit einem der größten Männer Gottes dieser Nation, meiner Meinung nach. Theo Hayashi. Theo Hayash. So I'm very honored about that. Ich fühle mich darüber sehr geehrt. Okay, let's go. Gut, jetzt geht's los. Yesterday I said prayer has no power. Gestern habe ich gesagt, dass Gebet keine Macht hat. Look, prayer, the power is not in prayer. Schau, die Kraft ist nicht im Gebet. That's a mentality of the old covenant. Das ist eine Mentalität des alten Bundes. The power is in God, not in the prayer. Die Kraft ist in Gott, nicht im Gebet. It's in the finished work of the cross. Sie ist im vollbrachten Werk des Kreuzes. Buddhists pray, Muslims pray. Buddhisten beten. Sorry? Buddhists pray, Muslims pray. Buddhisten beten, Muslims beten. Every religion prays. Jede Religion betet. In the new covenant, the focus changes from our prayer to the finished work of the cross. Im neuen Bund ändert sich der Fokus von unserem Gebet zum vollbrachten Werk des Kreuzes. Er verschiebt sich. But a lot of people still think the power is in the actual prayer. Aber viele Leute denken immer noch, dass die Kraft im eigentlichen Gebet liegt. That's why they have awful mentalities. Darum haben sie eine so unzulängliche Mentalität. Like pray harder. Zum Beispiel wie bete entschiedener. And if things don't happen that we pray, we didn't pray hard enough. Und wenn die Dinge nicht passieren, für die wir beten, dann haben wir nicht genug gebetet. No, because we prayed wrong. We didn't understand how to pray in the new covenant. Nein, wir haben nur falsch gebetet, denn wir wussten nicht, wie wir im neuen Bund beten sollen. I finished saying that prayer is this beautiful formula to me. Ich habe damit geendet, dass ich sagte, Gebet ist diese wunderschöne Formel für mich. L-L-O, learn, no, listen, learn, obey. In Portuguese, it's, I think, O-O-A. It's die Formel lautet auf Deutsch H-L-G, hören, lernen, gehorchen. Obedecer. Hören, lernen, gehorchen. H-L-G. You see, prayer is aligning my heart with heaven, not trying to get God to align himself with me. Schaut, Gebet bedeutet, mein Herz in Übereinstimmung mit dem Himmel zu bringen und nicht zu versuchen, dass Gott mit mir übereinstimmt. So some people would then say, und manche Leute sagen auch, prayer is passive submission. Dass Gebet eine passive Unterordnung ist. That means I just become passive, I listen and I completely surrender to God. Es bedeutet, ich werde passiv, ich höre zu und ordne mich vollkommen Gott unter. No. Nein. Prayer is not passive submission. Gebet ist keine passive Unterwerfung. Here is how I understand it. Ich verstehe es so. Prayer is coming to the place where my heart aligns itself with heaven. Gebet ist der Ort, an dem mein Herz mit dem Himmel in Übereinstimmung kommt. So it's not passivity. Also es ist nicht passiv. It is the surrender of a defeated prayer life. Sondern es ist die Hingabe eines besiegten Gebetslebens. Which most Christians' prayer life is awful. Denn das Gebetsleben von vielen Christen ist schrecklich. They always try to convince God and never can convince him. Sie versuchen ständig Gott zu überzeugen und sie können ihn nie überzeugen. Because they don't understand God has already been convinced. Weil sie nicht verstehen, dass Gott bereits überzeugt ist. So now I align my heart. Und jetzt bringe ich mein Herz in Übereinstimmung. With what heaven has already decided because of the finished work of the cross. Mit dem, was der Himmel bereits beschlossen hat, aufgrund des vollbrachten Werk am Kreuz. Now, heaven and me join together. Der Himmel und ich, wir verbinden uns zusammen. All the resources and powers of heaven become mine. Alle Ressourcen und Mächte des Himmels werden meine. And by prayer, I release them in the earth. Und durch Gebet setze ich sie auf der Erde frei. It's not passivity, it's incredible activity. Das ist keine Passivität, sondern eine unglaubliche Aktivität. We have to get this wrong idea out of our minds. Wir müssen diese falsche Vorstellung aus unserem Kopf verbannen. That prayer is trying to convince God to give things to us or to do things for us. Das Gebet dazu da ist, um Gott davon zu überzeugen, uns etwas zu geben oder etwas für uns zu tun. Let me give you a beautiful golden key here. Lasst mich euch einen wunderbaren goldenen Schlüssel geben. Prayer is not about you. Beim Gebet geht es nicht um dich. It's about him. Es geht um ihn. It's about your creator. Es geht um deinen Schöpfer, your lover, deinen Geliebten, your bridegroom, deinen Bräutigam, your best friend, deinen besten Freund. It's all about him. Es geht nur um ihn. Once you understand this, everything will change. Wenn du das erst einmal verstehst, dann ändert sich alles. Because now prayer becomes fun. Denn dann macht Gebet Spaß. It becomes an adventure. Es wird ein Abenteuer. The creator of the universe invites you to do stuff that he has on his heart. Der Schöpfer des Universums lädt dich ein, Dinge zu tun, die er auf seinem Herzen hat. To find out his story that is written in heaven and then join with it. Und seine Geschichte zu entdecken, die im Himmel geschrieben ist und daran teilzuhaben. Listen, people, there are so many religious phrases out there that we have to really destroy. Hört zu, Leute, es gibt so viele religiöse Phrasen da draußen, die wir wirklich zerstören müssen. Let me tell you some of those. Ich will euch ein paar nennen. God is in control. Gott hat die Kontrolle. That is an awful statement. I believe it's diabolical. Das ist eine schreckliche Aussage. Ich glaube, sie ist diabolisch. You know why? Weißt du warum? Because it makes God an awful God. Weil es Gott zu einem schrecklichen Gott macht. It's directly from hell. Es ist direkt aus der Hölle. If God is in control, wenn Gott die Kontrolle hätte, then you believe that God either allowed or brought the coronavirus. Dann glaubst du auch, dass Gott den Coronavirus entweder erlaubt oder hergebracht hat. The coronavirus has nothing to do with God. Das Coronavirus hat nichts mit Gott zu tun. I can hear the religious people say, oh, but God is sovereign. Und ich höre schon, wie die religiösen Leute sagen, oh, aber Gott ist souverän. Oh, help us, Lord. Oh, Herr, hilf uns. Yes, God is sovereign. Of course God is sovereign. Ja, Gott ist souverän. Natürlich ist Gott souverän. But the sovereignty of God does not mean that he can do whatever he wants to do. Aber die Souveränität Gottes bedeutet nicht, dass er tun kann, was er tun will, was er will. Did you know that God cannot do anything? Você sabia que... Weißt du, dass Gott nicht einfach alles tun kann? Did you know that? Wusstest du das? Look. Schau. The Bible says God cannot lie. Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. So, it's impossible for God to lie. Es ist unmöglich, dass Gott lügen kann. Why? Warum? That goes against his very nature, so he can't do it. Weil es entgegen seines Wesens ist, deshalb kann Gott es nicht tun. Now, God is eternal. Gott ist ewig. God is sovereign. Gott ist souverän. That's true. Das ist richtig. Because he is sovereign, he had the freedom to choose what to do with this earth. Und weil er souverän ist, hatte er die Freiheit zu entscheiden, was er mit dieser Erde tun wollte. In his sovereignty, he chose to give the earth to men. In seiner Souveränität beschloss er, die Erde den Menschen zu geben. Psalm 115, verse 16 says. Psalm 115, Vers 16 sagt, Verse 16. Vers 16, it says, the heavens, yes, the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the sons of men. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. So if God has given the earth to man, wenn Gott also die Erde den Menschen gegeben hat, he cannot enter and do whatever he wants. Kann er nicht einfach dazwischen gehen und tun, was er will. Because in his sovereignty he already chose to give the earth to man. Denn in seiner Souveränität hat er bereits beschlossen, dass er die Erde den Menschen gibt. God gave man dominion over the earth in Genesis chapter 1, right at the beginning. Gott gab den Menschen die Herrschaft über die Erde direkt in Genesis Kapitel 1, gleich am Anfang. So if God gave the earth to man, that's what he did in his sovereignty. Wenn Gott also die Erde dem Menschen gegeben hat, was er in seiner Souveränität getan hat, now he enters and he does things that he wants to do, he would go against his nature of righteousness. Und er würde nun dazwischen kommen und Dinge tun, die er gerne tun möchte, dann würde er entgegen seinem Wesen der Gerechtigkeit handeln. Let me explain this to you so that everybody can understand it. Lasst mich euch das erklären, so dass es jeder verstehen kann. Let's imagine that you are the owner of a house. Stell dir vor, du bist der Besitzer eines Hauses. And you own this house, so it's yours. Du besitzt das Haus, also es gehört dir. You rent this house to me. Und du vermietest das Haus an mich. For 1 year. Für ein Jahr lang. Who is the owner of the house? You or me? Wer ist der Besitzer des Hauses, du oder ich? You. Du. You built the house? Du hast das Haus gebaut. You own the house. Du besitzt das Haus. But you are not in control what happens in the house. Aber du hast keine Kontrolle darüber, was in dem Haus passiert. If I kill my wife in your house, you are not in control. Wenn ich meine Frau in deinem Haus umbringe, hast du keine Kontrolle darüber. I'm in control because I'm renting the house from you. Ich habe die Kontrolle, denn ich habe das Haus von dir gemietet. But it's still your house. Aber es ist immer noch dein Haus. God has given the earth to us and we always blame God for the mess that we make. Gott hat uns die Erde gegeben und wir geben ständig Gott die Schuld für das Chaos, das wir selber anrichten. This is diabolical. Das ist teuflisch. This is a teaching of demons. Das ist eine Lehre von Dämonen. Now please understand what I'm trying to say. Bitte versteht, was ich hier sagen möchte. We have to stop making God such a horrible, evil God. Wir müssen aufhören, Gott zu einem so schrecklichen, bösen Gott zu machen. Because if God is in control, then God lets little children getting raped every day. Denn wenn Gott die Kontrolle hat, dann lässt er jeden Tag zu, dass kleine Kinder vergewaltigt werden. If you believe God is in control, please go with me to the northeast of Brazil. Wenn du glaubst, dass Gott alles kontrolliert, dann bitte geh mit mir in den Nordosten von Brasilien. I will go there and I will go to places where 5, 6, 7-year-old children are sold to adults as sex slaves. Ich werde dort mit dir hingehen und dich an Orte bringen, wo 5, 6 oder 7-jährige kleine Kinder verkauft werden an Erwachsene als Sexsklaven. And then you tell them, don't worry, God is in control. Und dann sag du ihnen, macht euch keine Sorgen, Gott hat alles unter Kontrolle. This is evil people, this is evil, evil, evil. Das ist echt böse Leute, böse, böse, böse, vollkommen böse. No wonder people don't want anything to do with the God that is so evil, because we the church have represented him so bad. Kein Wunder, dass die Leute nichts zu tun haben wollen mit einem Gott, der so böse ist, denn wir, die Kirche, repräsentieren ihn so schlecht. Er ist souverän, aber in seiner Souveränität hat er beschlossen, uns die Erde zu geben. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und Salz und Licht werden und aufhören, Gott für das Chaos verantwortlich zu machen. And because of this horrible religious mindset, und wegen dieser schrecklichen religiösen Denkweise we have brought this into prayer. Haben wir das ins Gebet mit hineingebracht. So now prayer is always convincing that God to stop that bad stuff. Und nun geht es im Gebet ständig darum, Gott zu überzeugen, die schlechten Dinge zu beenden. That is not what prayer is all about, my friends. Aber darum geht es im Gebet nicht, meine Freunde. Prayer is not spiritual witchcraft. Gebet ist keine geistliche Zauberei. Do you know how many people treat prayer like spiritual witchcraft? Weißt du, wie viele Leute Gebet wie geistliche Zauberei behandeln? I have heard so many wives boast to me about their prayer. Ich habe so viele Ehefrauen gehört, die sich über ihr Gebet rühmen und aufschneiden. Many pastors boasting to me about their powerful prayer life. Viele Pastorinnen haben sich gerühmt über ihr kraftvolles Gebetsleben. I told my husband that I wanted to do this and this, and he said no. Ich sagte meinem Mann, dass er dies und das tun soll, und er sagte nein. So I prayed and prayed and prayed and prayed and fasted and prayed until he did it. Deshalb habe ich gebetet und gebetet und gebetet und gefastet und nochmal gebetet, bis er es getan hat. That's witchcraft. Das ist Zauberei. Did you hear me? It's witchcraft. Hört ihr? Das ist Zauberei. Prayer is not manipulating other people's will. Gebet ist keine Manipulation des Willens einer anderen Person. That's not what God does with you. Das macht Gott nicht mit dir. God doesn't manipulate you until you finally do what he wants you to do. Gott manipuliert dich nicht, bis du irgendwann endlich tust, was er von dir will. God gives you the freedom to make your choices even though they are wrong choices. Gott gibt dir die Freiheit, deine Entscheidung zu treffen, selbst wenn es falsche Entscheidungen sind. So we have to repent from this attitude of using prayer like a spiritual witchcraft. Deshalb müssen wir Buße tun, weil wir Gebet verwendet haben wie geistliche Zauberei. Do you know, there is something in my heart that gets so upset when I hear how people try to pray against the coronavirus. Weißt du, etwas in meinem Herzen wird so verärgert, wenn ich höre, wie die Leute gegen den Coronavirus zu beten versuchen. If my people who are called by my name will humble themselves and turn from the wicked ways and pray, then I will hear from heaven and heal their land. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, sich demütigt und sich von ihren bösen Wegen abwendet und betet, dann werde ich vom Himmel hören und ihr Land heilen. Look, I used to believe this long, long, like 30 years ago. Schaut, ich habe das auch sehr lange geglaubt, wahrscheinlich 30 Jahre lang. So I'm not judging anybody. Und darum verurteile ich niemanden. I'm trying to help you break out of this like I had to break out of this. Ich versuche euch zu helfen, daraus auszubrechen, so wie ich ausgebrochen bin. Because if you really believe this, denn wenn du wirklich glaubst, dass das so ist, first of all, we've done this for centuries and it hasn't worked. Zuerst einmal haben wir das seit Jahrhunderten getan und es hat nicht funktioniert. Centuries pastors have told the church, if we pray like this, everything will change and things have not changed. Jahrhunderte sind vergangen und die Kirche sagte, wenn wir so beten, wird sich alles verändern. Und die Dinge haben sich aber nicht verändert. Our lands have not been healed. Unsere Länder wurden nicht geheilt. Because this has nothing to do with us in the new covenant. Denn es hat nichts mit uns zu tun im neuen Bund. Once you understand the new covenant, it's so simple. Everything becomes simple. Wenn du den neuen Bund erst einmal verstehst, wird alles so einfach. Why? Warum? In the old covenant, im alten Bund, God related to the people based on their behavior. Reagierte Gott auf die Menschen in Abhängigkeit von ihrem Verhalten. And then the people sinned, and what happened? God brought the trouble, the virus, the pestilence, the plague, all this stuff. Die Leute sündigten, und was passierte? Gott brachte die Schwierigkeiten, den Virus, die Pestilenz, die Plagen, all diese Sachen. What had the people to do? Was mussten die Leute dann tun? They had to simply repent from their wrong behavior. Sie mussten einfach Buße tun für ihr falsches Verhalten. They had to turn back to God. Sie mussten zu Gott zurückkehren. And then God could remove the stuff that he was actually behind because he was part of the covenant. Und dann nahm Gott die Dinge weg, hinter denen er tatsächlich stand, denn das war Teil des Bundes. But that's finished. Aber das ist vorbei. Let me tell you a beautiful testimony. Lasst mich euch ein schönes Zeugnis erzählen. I didn't ask my friend if I can give it, but I'm sure she's okay with it. Ich habe meine Freundin nicht gefragt, ob ich es erzählen darf, aber ich bin mir sicher, dass es für sie okay ist. Last week I came back from America, from Seattle. Letzte Woche kam ich aus Seattle in Amerika zurück. In Seattle, that's where the biggest outbreak of the coronavirus was in the beginning. Seattle war der Ort, wo am Anfang der größte Ausbruch des Coronavirus stattfand. So my friends told me, don't go, don't go, don't go. Deshalb hatten meine Freunde gesagt, oh, geh nicht hin. Because you might not be able to come back to Brazil. Denn du kannst dann vielleicht nicht zurück nach Brasilien kommen. I said, well, if I spend a month in America, that's fine. My children live there. I've got spiritual children who live there. What's the problem? Ich sagte, okay, wenn ich einen Monat in Amerika verbringen muss, dann ist das okay. Meine Kinder leben dort. Ich habe geistliche Kinder, die dort leben. Das ist kein Problem. But then I said something else. Aber dann sagte ich noch etwas anderes. Because people said to me, but you are going to leave coronavirus infected place. Denn die Leute sagten zu mir, du gehst an den Ort, wo, der völlig infiziert ist mit dem Coronavirus. I said, of course, because the moment the coronavirus touches me, it's gonna die. Ich sagte, ja, natürlich, denn in dem Moment, in dem der Coronavirus mich berührt, wird er sterben. So I came to Seattle. Und so kam ich nach Seattle. I stayed at the house of my spiritual son, Andre. I'm sure he's watching. Und ich wohnte und lebte im Haus meines geistlichen Sohnes André. Ich bin sicher, ihr habt das gesehen. Und ich war müde, die erste Nacht war unruhig, es war eine lange Reise. Und ich dachte, ich könnte früh ins Bett gehen, aber deine Kinder lassen dich nie früh ins Bett gehen. So he brought a wonderful young lady there. Also er brachte eine wunderbare junge Dame mit dorthin. She's in her 30s. Sie ist in ihren 30ern. And we were up until, I think, 1 o'clock in the morning. Und wir waren auf bis ungefähr 1 Uhr am Morgen. And we talked about many things. She used to be very religious. Wir sprachen über viele Dinge und sie war früher sehr religiös. But for about the last year, I think, God began to turn her life upside down. Aber im Laufe des letzten Jahres hatte Gott angefangen, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. She began to watch, to listen to my podcast and listen to a lot of the stuff about the new covenant. Sie begann sich meine Podcasts anzuhören und hörte sich viele Dinge über den neuen Bund an. And we were together. We were just talking about faith and victory and the death of the coronavirus when it comes near us and all this stuff. It was really fun. Und wir waren zusammen und sprachen einfach über Glauben und Sieg und über den Tod des Coronavirus, wenn es in unsere Nähe kommt und all diese Dinge. Es war wirklich schön. The next night I was supposed to preach. Am nächsten Abend sollte ich eigentlich predigen. But the hotel that we had rented, they canceled. They said, nope, it's forbidden by law. Aber das Hotel, das wir gemietet hatten, sagte ab. Sie sagten, nein, es ist gesetzlich verboten. Wir können das nicht machen. So we went to the house of that lady. Ja, então, und darum gingen wir in das Haus dieser Frau. And I just preached there. We had about 10 people and we did a live broadcast. Und ich predigte dort, es waren etwa 10 Leute da und wir machten eine Live-Übertragung. That was a couple of weeks ago. Das war vor ein paar Wochen. She sent me a message today. Heute schickte sie mir eine Nachricht. She firmly believed that it's an impossibility for the coronavirus to touch her. Dass sie ganz fest glaubt, dass es unmöglich ist für das Coronavirus sie zu berühren. Listen, she didn't fast and pray, try to convince God of anything. Hör zu, sie hat nicht gefastet und gebetet und versucht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. She lived by faith. Sie lebt durch Glauben. In the finished work of the cross. An das vollbrachte Werk des Kreuzes. Today she sent me a message. Heute schickte sie mir eine Nachricht. She lives in an apartment together with another friend. Sie lebt in einem Apartment zusammen mit einer anderen Freundin. The other friend got a fever this week. Die andere Freundin bekam diese Woche Fieber. And she had all the symptoms of the coronavirus. Und sie hatte alle Symptome des Coronavirus. So she took a test and she was positive. Also machte sie einen Test und sie war positiv. So now the people got worried about Priscilla, who lives with her. Und nun bekamen die Leute Angst um Priscilla, die mit ihr zusammenlebt. Priscilla fixed her hair and they worked together all the time. They lived together. Priscilla frisierte ihr die Haare und sie waren die ganze Zeit zusammen. Sie leben ja zusammen in der Wohnung. She said, okay, I will do the test, but it will be negative. Sie sagte, okay, ich mache den Test, aber er wird negativ sein. Priscilla said to me, Reinhard, I took the test, it's negative. Priscilla sagte, Reinhard, ich habe den Test gemacht und er ist negativ. Listen. Hör zu. Good job, Priscilla. Gut gemacht, Priscilla. Listen. Prayer is not trying to convince God to give you anything or do anything. Gebet bedeutet nicht, Gott davon zu überzeugen, dir etwas zu geben oder etwas zu tun. Prayer is joining with heaven that has already released your health and victory. Gebet bedeutet, sich mit dem Himmel zu verbinden, der deine Gesundheit und den Sieg bereits freigesetzt hat. I can already hear people to ask me, but how do you do the practical? Ich kann schon hören, wie Leute mich fragen, ja, aber wie macht man das praktisch? I told in the beginning, you have to watch all 5 laps. Maybe we will even have to do 10. I don't know, we will do until we're finished. Und ich habe euch bereits am Anfang gesagt, ihr müsst alle 5 Lives anschauen. Vielleicht müssen wir sogar 10 machen, ich weiß es nicht. Aber wir werden weitermachen, bis wir fertig sind. I will teach about praying and fasting in the new covenant until people grab it, until I've done everything. Ich werde über Beten und Fasten im neuen Bund lehren, bis die Leute es verstehen, bis ich alles gemacht habe. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. How have you been taught to pray? Wie hast du gelernt zu beten? Most of us and most people in the whole world, die meisten von uns und die meisten Menschen auf der ganzen Welt, we have been taught to pray problem-focused. Wir haben gelernt, problemorientiert zu beten. That's wrong. Das ist falsch. That is such an old covenant mentality. Das ist so eine Mentalität des alten Bundes. There is a huge problem with problem-focused prayer. Es besteht ein riesiges Problem, wenn man problemorientiert betet. Look, the average Christian, schau, der durchschnittliche Christ has been taught to pray like this. Ihm wurde gelehrt, folgendermaßen zu beten. Wenn es ein Problem gibt, das Erste, was du machst, erstmal beten. Well, the biggest problem with this is, das größte Problem dabei ist, it's the definition of what we mean by praying. Welche Definition du für Gebet verwendest. Praying is very important. Beten ist sehr wichtig. Praying is fun. Beten macht Spaß. Praying is an adventure. Beten ist ein Abenteuer. But it's not what we have used, what we've been taught. Aber es ist nicht das, was uns beigebracht wurde. This is how religion taught us. Und Religion hat uns dieses beigebracht. You have a problem. Du hast ein Problem. Now you have to react against the problem. Und nun musst du auf das Problem reagieren. You react by coming before God with your problem. Du reagierst darauf, indem du zu Gott kommst mit deinem Problem. And you talk to God long enough about your problem until he finally responds and fixes your problem. Und du sprichst so lange mit Gott, bis er schließlich antwortet und dein Problem löst. And then we use Bible verses that we don't even understand. Und dann benutzen wir Bibelverse, die wir nicht einmal verstehen. Matthew 7. Matthäus 7. Ask, seek and knock. Bittet, suchet und klopfet an. Bittet, suchet, klopfet an. Listen, I will teach later about this, but this does not mean it at all. Hör zu, ich lehre später noch darüber, aber es meint das ganz und gar nicht. Jesus never wanted to teach us that we have to beg, beg, beg, seek, seek, seek, knock, knock, knock. Jesus wollte uns nie beibringen, dass wir bitten, bitten, bitten, suchen, suchen, suchen und anklopfen, anklopfen, anklopfen müssen. Until we finally get an answer from him. Bis wir dann endlich mal eine Antwort von ihm bekommen. I will explain to you later why that's not what Jesus was teaching. Ich erkläre euch später, warum es das nicht ist, was Jesus hier lehrt an der Stelle. I will teach you another life about this. Aber das kommt in einem anderen Life. And then we take other Bible verses like Matthew chapter 18. Und dann nehmen wir andere Bibelverse her, wie Matthäus Kapitel 18. It starts like this. Es beginnt so. And Jesus taught them a parable that men always should pray and not faint. Und Jesus sprach zu ihnen in einem Gleichnis, dass die Menschen alle Zeit beten. and not stop. Und nicht aufhören sollen. And then it, you know, it's the parable of the judge that's unjust. Und dann geht es um das Gleichnis vom ungerechten Richter. And then we use this example, this parable, in order to tell people you've got to keep praying. Und dann benutzen wir dieses Beispiel, dieses Gleichnis, um den Leuten zu sagen, dass sie andauernd beten sollen. If this is what you believe, wenn du das glaubst, you have an awful God. Dann hast du einen schrecklichen Gott. You have a God that's first of all unjust, which we know is not true. Dann hast du zuerst einmal einen Gott, der ungerecht ist, und wir wissen, dass das nicht wahr ist. So that's the first problem we have. Das ist das erste Problem, das wir haben. The second problem that you have, if that's what you believe. Das zweite Problem, das du hast, wenn du das glaubst. That you have a God, if you are insistent enough, you can actually change his mind. Ist, dass du einen Gott hast, dessen Meinung du ändern kannst, wenn du hartnäckig genug bist und ihn überzeugen kannst. In other words, you have a God that can be manipulated. Mit anderen Worten, du hast einen Gott, den man manipulieren kann. You can keep the God, I don't want that God. Den Gott kannst du behalten, ich will diesen Gott nicht. I'm so glad my God cannot be manipulated. Ich bin so froh, dass mein Gott nicht manipuliert werden kann. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? If you believe that this is what this parable teaches, wenn du glaubst, dass dir dieses Gleichnis das lehren will, that we have to insist in prayer until God does what we insist, dass wir im Gebet beharren und beharren müssen, bis Gott das tut, auf dem wir beharren, was wir von ihm wollen. Let's imagine that this is what Jesus wanted to say. Stellen wir uns einfach vor, dass Jesus das wirklich meinte und sagen wollte. You do something that I don't want you to do. Du machst etwas, das ich nicht möchte. Even though you think it's right and it's your choice. Auch wenn du denkst, dass es richtig ist und es ist deine Entscheidung. If I'm insistent enough, wenn ich beharrlich genug bin, I can manipulate God into intervening in your life and stopping you from doing what you think is right and want to do. Dann kann ich Gott manipulieren, in dein Leben einzugreifen und dich daran zu hindern, das zu tun, was du für richtig hältst und was du tun willst. What kind of a God is that? Was für ein Gott ist das denn? And what kind of a life is that? Und was für ein Leben ist das? But this is how religion taught us. Aber das ist genau das, was uns Religion beigebracht hat. We've been taught the first reaction to the problem is to focus on the problem and pray. Uns wurde beigebracht, dass die erste Reaktion auf ein Problem ist, mich darauf zu fokussieren und darüber zu beten. First of all, you ask God to fix the problem. Zuerst bittest du Gott, das Problem zu lösen. If the problem hasn't been fixed, it's because you haven't been intensely enough. Wenn das Problem nicht gelöst ist, dann hast du nicht intensiv genug gebetet. Then after asking, you have to now seek. Und dann nach dem Bitten musst du suchen. That's an intensity, an increase in intensity. Das ist eine Steigerung der Intensität. If that still doesn't do the trick, wenn das immer noch nicht der Trick 17 ist, then you have to knock. Dann musst du anklopfen. That's more insistence, more intensity. Das ist noch beharrlicher und noch intensiver. I was in a meeting where one amazing pastor and Bible teacher taught about this. Ich war in einer Versammlung, in der ein toller Pastor und Bibellehrer darüber lehrte. And he said the knock means that you add fasting. Und er sagte, dass das Klopfen bedeuten kann, dass du zum Beispiel Fasten dazu fügst. It means you add intensity to show God how serious you are. Das heißt, du bist intensiver, du fügst Fasten hinzu, um Gott zu zeigen, wie ernst du es meinst. Please catch this. Please, please, please catch this. Bitte begreif das. Bitte, bitte begreif das. God does not need to be convinced, you need to be convinced. Gott muss nicht überzeugt werden, du musst überzeugt werden. I will never forget the night in 2016. Ich werde nie die Nacht in 2016 vergessen, when God woke me up and taught me about appropriating faith. In der mich Gott aufgeweckt hat und mich über den nehmenden Glauben lehrte. He told me about a life without limits. Er erzählte mir von einem Leben ohne Begrenzungen. But one thing that he said, it was like this hammer in my face, this confronting powerful truth. Aber eine Sache, die er sagte, es war wie ein Hammerschlag in mein Gesicht, diese konfrontierende, kraftvolle Wahrheit. Er sagte Folgendes. He said, Reinhard, all day long. Er sagte, Reinhard, den ganzen Tag lang. My children are trying to convince me of so many things. Versuchen meine Kinder, mich von so vielen Dingen zu überzeugen. They're trying to convince me to give them so many things. Sie versuchen mich davon zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. But all day long. Und den lieben langen Tag versuche ich meine Kinder davon zu überzeugen, that I've given them everything in Christ. Dass ich ihnen alles in Christus gegeben habe. Christ is enough. Christus ist genug. The finished work of the cross is enough. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist genug. If our hearts can be convinced, our prayer lives will have answers. Wenn unsere Herzen überzeugt werden können, werden wir in unserem Gebetsleben Antworten bekommen. This young man that you're seeing at the bottom of this life. Der junge Mann, den ihr hier unten in diesem Live seht, he's one of 32 spiritual children that I have. Ist einer von 32 geistlichen Kindern, die ich habe. Girls and boys. Mädels und Jungs. They are spread all over the world. Sie sind überall auf der ganzen Welt verteilt. And I have a different relationship to all of them. I love them all differently and uniquely. Und ich habe zu ihnen allen eine unterschiedliche Beziehung. Ich liebe sie alle anders, auf eine einzigartige Weise. But there is something that makes me so, so proud of Matthäus. Aber es gibt etwas, das mich so, so stolz auf Matthäus macht. He was raised kind of religiously. Er ist ziemlich religiös aufgewachsen und erzogen worden. Not like super, super religiously, but religiously. Nicht so super, super religiös, aber schon religiös. But you know what? When he began to walk with me, travel with me, interact with me. Aber wisst ihr was? Als er anfing, mich zu begleiten, mit mir zu reisen und zu interagieren, he grabbed hold of the appropriating faith principle more than any of my other children. Ergriff er das Prinzip des nehmenden Glaubens mehr als alle meine anderen geistlichen Kinder. More than anybody else. His own father, who is a pastor, was kind of shocked. Mehr als alle anderen Leute. Sogar sein eigener Vater, der Pastor ist, war ziemlich geschockt. I remember our trip to Europe. Oh my goodness. Ich erinnere mich an unsere Reise nach Europa. Ach du meine Güte. 40 days. 40 Tage. Traveled all over that continent. 40 Tage reisten wir quer durch diesen Kontinent. Drove 8000 kilometers. Wir fuhren 8000 Kilometer. Preached all over the place. Haben überall gepredigt. Saw miracles and presence of God manifest, all beautiful. Wir erlebten Wunder und Manifestationen von Gottes Gegenwart. Es war so absolut wunderschön. He never worried. Er machte sich niemals Sorgen. He never kept asking and praying for God to provide. Er bat Gott niemals um Versorgung. He had the most amazing vacation. Er hatte den allerherrlichsten Urlaub. He sowed generously into other people in Europe. Er säte ganz großzügig in Europa in andere Leute hinein. And he came home with more money than he left with. Und er kam mit mehr Geld nach Hause, als er losgefahren war. Because he understood that prayer has nothing to do with trying to convince God to provide. Denn er hatte begriffen, dass es beim Gebeten nicht darum geht, Gott zu überzeugen, ihn zu versorgen. And I will teach you how that works. Und ich werde euch beibringen, wie das funktioniert. So here's what happened when we pray problem focused. Also, das passiert, wenn wir problemorientiert beten. So whenever we approach God with this idea, immer wenn wir zu Gott mit dieser Vorstellung kommen, that our first reaction to a difficulty has to be to pray and get God to fix the problem. Dass unsere erste Reaktion auf Schwierigkeiten das Gebet ist, damit Gott das Problem lösen kann. There are four things that happen that will be very dangerous. Dann passieren vier Dinge, die sehr gefährlich sind. They always happen. Und die passieren immer. Number one, your prayer becomes problem-focused and not solution-focused. Nummer eins, dein Gebet wird problemorientiert und nicht lösungsorientiert. See, God doesn't think problem, God thinks solution. Schau, Gott denkt nicht Problem, Gott denkt Lösung. You can find this throughout the whole Bible. Du kannst das überall in der Bibel finden. God didn't stress when man sinned in the Garden of Eden. Gott war nicht gestresst, als der Mensch im Garten Eden gesündigt hat. Oh, we have a problem, we have a problem, we have a problem. Oh, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. God came with the solution. Gott kam gleich mit einer Lösung. The lamb slain before the foundation of the world was announced right there in the Garden of Eden. Das Lamm, das vor der Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, wurde genau in diesem Moment im Garten Eden verkündet. He clothed man with a skin that means an animal had to die. That's Christ, the perfect sacrifice. Er bekleidete den Menschen mit einem Fell, also ein Tier musste sterben. Das ist Christus, das vollkommene Opfer. So God is a solution God, not a problem God. Also Gott ist ein Lösungsgott, kein Problemgott. So we've got to stop praying in that wrong way. Deshalb müssen wir aufhören, auf diese falsche Weise zu beten. The second thing that happens is we pray from a sense of urgency. Die zweite Sache, die passiert, ist, dass wir mit einem Gefühl der Dringlichkeit beten. Oh, I have this problem, I have this problem. It's urgent, it's urgent, it's urgent. Oh, ich habe dieses Problem und es ist dringend, es ist richtig dringend. And God says, be still and know that I am God. Und Gott sagt, sei still und wisse, dass ich Gott bin. God says, in quietness and in confidence is your strength. Gott sagt, in Ruhe und in Zuversicht ist deine Stärke. So, how can you have a calm heart when you pray from the sense of this urgency? Aber wie kannst du ein ruhiges Herz haben, wenn du mit diesem Gefühl der Dringlichkeit betest? The third thing that happens, das dritte, was passiert, is we pray from a disturbed heart. Dass wir mit einem aufgewühlten Herzen beten. Listen. Don't pray from a disturbed heart. Calm your heart, please. Hör zu, bitte betet nicht mit einem aufgewühlten, unruhigen Herzen. Bringt euer Herz zur Ruhe, bitte. Jesus said, do not let your heart be troubled. Jesus sagte, beunruhigt euer Herz nicht. We typically think that peace is the absence of something. Normalerweise denken wir, dass Friede die Abwesenheit von etwas ist. For instance, zum Beispiel. It's so quiet here. It's so peaceful. Es ist so ruhig hier. Es ist so friedlich. So the absence of noise is peace. Das heißt, die Abwesenheit von Lärm ist Friede. The children are in bed. Nobody's fighting. It's so peaceful. Die Kinder sind im Bett und keiner streitet. Ah, es ist so friedlich. But in reality for us, the absence of a problem is not what peace is. Aber in Wirklichkeit ist die Abwesenheit eines Problems nicht das, was Friede ist. Peace is the presence of the Prince of Peace and his name is called Jesus. Friede ist die Gegenwart des Friedensfürsten und sein Name ist Jesus. So if you pray the wrong way that most people do, wenn du also auf die falsche Art betest, wie das die meisten Menschen tun, you pray with a disturbed heart. Dann betest du mit einem aufgewühlten Herzen. Where is your Prince of Peace in that kind of prayer? Wo ist dein Friedefürst in so einem Gebet? And the fourth thing that happens, und das vierte, was passiert, is that we pray from desperation. Ist, dass wir aus Verzweiflung heraus beten. Rather, the assurance of the will of God. Anstatt aus der Zuversicht in den Willen Gottes. Here I'm going to give you the biggest... No, let me rephrase it. Here is the most terrible thing that is the most terrible consequence if you pray like this. Hier ist die schrecklichste Konsequenz eines solchen Gebetes. All four of this attitude destroy true faith in your heart. Alle vier dieser Geisteshaltung zerstören den wahren Glauben in deinem Herzen. And without faith, nothing's going to happen. Und ohne Glauben wird nichts passieren. The currency of heaven is not in, the currency of heaven is not intensity, it's faith. Die Währung des Himmels ist nicht Intensität, sondern es ist Glaube. So here's what happens. Und darum passiert Folgendes. We pray problem-focused, that destroys your faith. Wenn wir problemorientiert beten, zerstören wir unseren Glauben. We pray from a sense of urgency, that destroys your faith. Wenn wir aus dem Gefühl der Dringlichkeit heraus beten, zerstört das unseren Glauben. We pray with a troubled heart, but faith is a matter of the heart, so it destroys our faith. Wenn wir mit einem aufgewühlten Herzen beten und Glaube ist eine Herzensangelegenheit, dann zerstört das unseren Glauben. Number four. Nummer vier. We pray from desperation, have no assurance of God's will, and that destroys your faith. Wir beten aus Verzweiflung heraus und haben keine Sicherheit über Gottes Willen. Auch das zerstört deinen Glauben. Please never treat prayer like it is something to get God to change your circumstances. Bitte behandelt Gebet nie als etwas, mit dem ihr Gott dazu bringen könnt, eure Umstände zu verändern. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Look, the circumstances are not really the problem. Schau, die Umstände sind nicht wirklich das Problem. We Christians, we use every circumstance to have an incredible victory. Wir Christen, wir nutzen alle Umstände, um einen ewigen tollen Sieg zu haben. So many Christians actually they try to get God to change the circumstances. Doch viele Christen versuchen Gott dazu zu bringen, ihre Umstände zu verändern. So they're trying to use manipulation, praying, fasting to get God to change the circumstances. Sie versuchen Manipulation, Gebet, Fasten dazu zu verwenden, um Gott dazu zu bringen, ihre Umstände zu ändern. God doesn't change the circumstances. Und Gott verändert die Umstände nicht. We hate our circumstances. Wir hassen unsere Umstände. So then we enter ourselves in our own strength and we manipulate everything until we change our circumstances. Und dann machen wir uns selbst mit unserer eigenen Kraft ans Werk und manipulieren alles und jeden, bis wir unsere Umstände geändert haben. So we are people who constantly change the circumstances, but we never change. We never become more like Jesus. How stupid is that? Das heißt, wir sind Menschen, die ständig ihre Umstände ändern. Aber wir selbst ändern uns nicht. Wir werden nie Jesus ähnlicher. Wie dumm ist das? That doesn't even make sense. Das macht überhaupt keinen Sinn. You know, Paul didn't live like this. Weißt du, Paulus lebte so auch nicht. When Paul was in prison, he didn't freak out and try to get out of prison. Als Paulus im Gefängnis war, bekam er keine Krise und versuchte aus dem Gefängnis herauszukommen. Half of his ministry life, he was in prison. Die Hälfte seines Lebens im Dienst war er im Gefängnis. Do you know what he did? Und weißt du, was er tat? He used the prison. Er nutzte das Gefängnis. Some of the most powerful letters that you and I are reading today have been read in prison. Einige der kraftvollsten Briefe, die du und ich heute lesen, wurden im Gefängnis geschrieben. Can you imagine if he would have treated prayer the way you and I would have? Kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn er so gebetet hätte, wie du und ich das getan haben? Manipulate my way out of my problem. Ich manipuliere meinen Weg aus meinem Problem heraus. He just said, listen, I'm more than a conqueror in every situation. Let's go ahead and use this. Er sagte einfach, hör zu, ich bin mehr als ein Überwinder in jeder Situation, also werde ich das benutzen. People who pray like that religiously, they're usually victim mentality people. Menschen, die auf diese Weise religiös beten, haben in der Regel eine Opfermentalität. They have awful, awful lives. Sie haben schreckliche, wirklich schreckliche Leben. And the biggest problem is they always have a problem with God. Und das größte Problem ist, dass sie immer auch ein Problem mit Gott haben. Because for some reason that bad, bad God couldn't be convinced to fix the problem. Denn aus irgendeinem Grund kann dieser böse, böse Gott nicht überzeugt werden, das Problem zu lösen. He's a good God. Aber Gott ist gut. He's beautiful. Er ist wunderbar. He finished the work of the cross perfectly. Er hat das Werk am Kreuz perfekt vollendet. Prayer is joining him. Gebet ist, sich ihm darin anzuschließen. Allison, our time is up. Hört zu, unsere Zeit ist vorüber. In 2.5 hours I'll do a live with Theo Hayashi here in Brazil. Only Portuguese. In 2.5 Stunden mache ich ein Live mit Theo Hayashi in Brasilien, nur auf Portugiesisch.